Raskolnikow lächelte zurückhaltend über die starke und absichtliche Verdrehung seiner Idee. »Wie? Was, ein Recht auf Verbrechen? Aber doch nicht, weil das Milieu schuld ist!« erkundigte sich Rasumichin nahezu erschrocken. »Nein, nein, nein, nicht ganz aus dem Grunde«, antwortete Porfirij Petrowitsch. »Die Sache dreht sich darum, dass in seinem Aufsatz die Menschen in gewöhnliche und ungewöhnliche eingeteilt werden. Die Gewöhnlichen müssen in Gehorsam leben und haben kein Recht, das Gesetz zu übertreten, weil sie eben Gewöhnliche sind. Die Ungewöhnlichen aber haben das Recht, allerhand Verbrechen zu begehen und in jeder Weise das Gesetz zu verletzen, und das einzig deshalb, weil sie Ungewöhnliche sind. So war es doch, glaube ich, in Ihrem Aufsatz, wenn ich mich nicht irre.« »Aber wieso denn das? Es ist doch nicht möglich, dass es wirklich so gemeint ist«, zweifelte Rasumichin verwundert. Raskolnikow lächelte wieder zurückhaltend. Er hatte sofort verstanden, um was es sich handelte und worauf man ihn bringen wollte. Von seinem Aufsatz hatte er nichts vergessen. Er entschloss sich, die Herausforderung anzunehmen. »Es steht wohl nicht ganz so in meinem Aufsatz«, begann er einfach und bescheiden. »Übrigens, ich muss doch zugeben, dass Sie ihn nahezu richtig wiedergegeben haben oder sogar, wenn Sie wollen, vollkommen richtig.« Es klang, als wäre es ihm angenehm zuzugeben, dass der Gedanke vollkommen richtig wiedergegeben worden war. »Der Unterschied besteht einzig darin, dass ich durchaus nicht behaupte, die ungewöhnlichen Menschen hätten unbedingt allerhand Unfug treiben oder vollbringen müssen, wie Sie sagen, und seien dazu quasi verpflichtet gewesen. Nebenbei bemerkt, glaube ich, dass man einen solchen Aufsatz in der Presse gar nicht zugelassen hätte. Deshalb habe ich denn auch nur angedeutet, dass ein außergewöhnlicher Mensch das Recht habe, das heißt kein offizielles Recht, sondern von sich aus das Recht habe, seinem Gewissen zu gestatten, gewisse Hindernisse zu übertreten, dies jedoch einzig in dem Fall, wenn die Ausführung seiner Idee, einer manchmal vielleicht für die ganze Menschheit heilbringenden Idee, das verlangt. Sie sagen, mein Aufsatz sei nicht ganz klar gewesen. Ich bin bereit, Ihnen die Hauptsache nach Möglichkeit zu erläutern. Ich irre mich wohl nicht, wenn ich annehme, dass Sie das wünschen. Also gut.